Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 49, Vers 15. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Gott segne dieses Wort. Niemals vergessen. In diesem Bibelvers hier aus dem Buch Jesaja lernen wir, dass Gott uns niemals vergisst. Und unser Herr Jesus Christus uns niemals vergisst. Und hier, wie Jesaja schreibt, stellt er eben die Frage, ob eben eine Mutter ihr eigenes Kind vergessen kann. Und die Wahrheit ist, letztendlich kann es so sein oder kann sich jemand ungeliebt fühlen. Als Beispiel, jetzt ist ja praktisch, eine praktische Anwendung hier. Denn manchmal ist es so, dass manche Menschen vielleicht Eltern haben oder einen Vater oder Mutter haben, die Menschen nicht Gutes getan haben oder bösartig waren oder nicht gottesfürchtig sind oder gewesen sind oder was auch immer. Oder Menschen, die gar keinen Vater gehabt haben in ihrem Leben. Und so kann es sein, dass wir eben aufgrund dieser Erfahrung bestimmte Vorstellungen haben von Gott. Und wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott uns nicht vergessen hat. Und er weiß eben, was uns in unserer Vergangenheit widerfahren ist, welches Leid uns zugeführt worden ist, was auch immer das gewesen sein mag. Und das ermutigt uns eben hier, wie wir im letzten Vers im Abschnitt lesen, selbst wenn sie es vergessen würde, ja, also die Mutter, vergesse ich dich nicht. Und das ist Gottes Versprechen, dass er uns niemals vergisst, denn das ist nicht seine Natur. Ja? Und alle, die wir zu Jesus Christus kommen, können in und durch Jesus Christus und auch nur in unserer persönlichen Beziehung in und durch Jesus Christus als reuige Sünder, also wir, die wir uns von der Sünde abwenden, Heilung erfahren, dass Jesus Christus als unser Erlöser uns heilt. Und nur Jesus Christus kann das. Warum? Der Grund dafür besteht darin, dass eben unser Jesus Christus, als er am Kreuz starb für unsere Sünden, also die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, die Sünden aller Menschen am Kreuz, dass er eben diese auf sich genommen hat, damit wir, die wir zu ihm kommen, Jesus Christus, in unserem Glauben an ihm, dann, als er wieder auferstanden ist, also wieder auferstanden ist am dritten Tag durch den Heiligen Geist und eben all diese Sünden von uns genommen hat. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das können wir uns kaum vorstellen. Und das hat er getan, weil er eben weiß, er hat uns nicht vergessen, uns Menschen. Ja? Und alle Menschen, die zu ihm kommen als reuige Sünder, also dass wir uns von der Sünde abwenden und er uns hilft, von der Sünde abzuwenden, er ist ja gestorben am Kreuz für uns, können dann unsere Identität in Christus wahrnehmen, also von seinem Herzen zu unserem Herzen. Und nur durch ihn können wir eben Heilung erfahren. Ja? Denn er hat die Sünden, alle Sünden, die Menschen jemals begangen haben, am Kreuz in und auf sich genommen für uns, damit wir diese nicht weiter tragen müssen. Und er hat unsere Sünden auch vergessen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und die Auferstehung ist eben der Dreh- und Angelpunkt, dass wir dadurch wissen, dass eben Gott bestätigt hat, dass Jesus Christus als Gott im Fleische gekommen ist und eben wieder auferstanden ist und uns auch den Heiligen Geist geschickt hat, so wie er uns versprochen hat. Geht da nochmal rein in Johannes Kapitel 14, 15 und 16. Johannes Kapitel 14, 15 und 16 und lest mal, was da steht. Ja? Also Jesus hat uns nicht vergessen, alle, die wir zu ihm kommen als reuige Sünder, und lädt uns ein, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen Und er hilft uns auch und heilt uns auch. Das kann manchmal auch eine Zeit dauern, denn manchmal ist uns ja ist auch unsagbares Leid zugefügt worden und was es auch war. Und wir brauchen Zeit, nicht nur den Menschen zu vergeben, die uns das Leid angetan haben, aber wir gehen zu Christus und er hilft uns, dass wir Vergebung haben für die Menschen und ihnen den Menschen vergeben, ob sie nun das anerkennen oder nicht. Wir haben Vergebung in Jesus Christus und er hilft uns dann und heilt uns dann. Also, das ist die Agape-Liebe, Gottesliebe. Das ist eine andere Kategorie von Liebe, die wir als Menschen gar nicht geben können. Ja, aber wir können diese wahrnehmen. Und ja, geht noch mal rein ins fünfte Buch Mose, ja, auch im Alten Testament. Fünftes Buch Mose, lest mal Kapitel 31, Vers 6. Fünftes Buch Mose, Kapitel 31, Vers 6. Und auch im Neuen Testament Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 15. Und schaut mal, was Gott da schreibt, dass er uns nicht vergessen hat. Ja, also geht mal rein in die Bibel, lest mal nach. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns niemals vergessen hast und dass du da bist als unser Erlöser und uns hilfst, auch uns nicht nur vom Bösen abzuwenden und uns heilst von aller Sündhaftigkeit und auch was uns angetan wurde, egal was es ist, ob Mann oder Frau, dass du uns hilfst und heilst und dass wir wissen, eben wie du es hier versprichst, dass du uns nichts vergisst, dass du uns niemals vergessen wirst und niemals vergessen kannst. Denn das ist nicht dein Wesen, das ist nicht so bist du nicht. Und wir sind so dankbar dafür, für all das und dein Wort. Und wir danken dir für alles und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.